Wenn ihr eine Bibel habt, auf Papier oder auf eurem Smartphone oder auf eurem Tablet, könnt ihr gerne aufschlagen zu der Apostelgeschichte Kapitel 8. Apostelgeschichte Kapitel 8, ich lese ab Vers 26. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Lukas schreibt: Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann, und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Soweit Gottes Wort. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort, was wahr ist und was lebendig ist, was uns Glauben schenkt und was uns stärkt im Glauben, was uns verändert. Wir bitten dich, dass du wirkst in unseren Herzen durch deinen Heiligen Geist, dass du uns veränderst. Das beten wir zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Amen. Da viele von euch heute Morgen bereits in einem Gottesdienst gewesen sind, soll an dieser Stelle keine lange Predigt folgen. Aber wir wollen uns drei Grundwahrheiten aus diesem Text gemeinsam anschauen, die insbesondere in Bezug auf die Taufe von großer Bedeutung sind. Diese drei Grundwahrheiten sind die Hinführung zur Taufe, die Voraussetzung der Taufe und das Ergebnis der Taufe. Die Hinführung, die Voraussetzung und das Ergebnis der Taufe. Die Hinführung zur Taufe sehen wir in den ersten drei Versen. Dort schreibt Lukas: Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Ägypten, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass der Philippus, von dem hier die Rede ist, nicht der gleiche ist, der auch einer der 12 Jünger war und ein Apostel war. Der Philippus, von dem Lukas hier berichtet, der begegnet uns zum ersten Mal zwei Kapitel vorher in der Apostelgeschichte 6, wo er als einer von 7 Diakonen in der Jerusalemer Gemeinde eingesetzt wird, um den praktischen Nöten der Gemeinde zu begegnen. Darüber hinaus wissen wir, dass Philippus das Evangelium verkündet und in Jesu Namen Kranke geheilt hat. Aber das ist auch schon alles, was wir aus der Schrift über Philippus wissen. Wenn wir diese Verse näher betrachten, dann wird schnell deutlich, dass Gottes Wort das Instrumentarium und das Mittel ist, das Gott gebraucht, um Menschen zur Taufe hinzuführen. Da ist zum einen das gesprochene Wort Gottes, das Philippus durch einen Engel hört. Und dann ist da das geschriebene Wort, in diesem Fall der Prophet Jesaja, das der Kämmerer auf seinem Wagen liest. Der Apostel Paulus sagt in Römer 10, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und genau das sehen wir hier in unserem Text. Und genau das kann jeder von uns bezeugen, der heute Abend hier ist, der an Jesus glaubt und der getauft ist, oder wie unsere 3 Täuflinge, die sich heute taufen lassen wollen. Taufe ist keine menschliche Erfindung oder Weisheit, sondern sie ist Gottes Idee und sein Wille. Und Gott hat sich uns durch sein Wort zu erkennen gegeben. Er hat uns rettenden Glauben geschenkt und den Willen und die Bereitschaft, uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen zu lassen. Genau so, wie Gott es in seinem Wort sagt, in den bekannten Versen, die Harald vorhin mit uns gelesen hat. Wenn wir Gottes Wort nicht hätten, dann würden wir weder an Gott glauben, noch wären wir heute hier, um diese Taufe zu feiern. Wir dürfen das Wort Gottes daher niemals vernachlässigen oder kleinreden. Alles, was wir als Kinder Gottes haben und sind, steht und fällt mit Gottes Wort. Und Gottes Wort ist nicht nur dafür verantwortlich, dass wir zum Glauben kommen und uns taufen lassen, sondern darüber hinaus unser täglich Brot und das, was uns im Glauben hält und stärkt, weil Gott sein Wort durch die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes begleitet. Deshalb gibt uns auch Paulus in Kolosser 3, Vers 16 folgende Botschaft mit. Er sagt, lasst das Wort von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und dieser Aufruf gilt jedem von uns, der an Gott glaubt und ganz besonders auch euch, liebe Täuflinge. Lasst nicht ab davon, Gottes Wort zu studieren und zu lieben, euer ganzes Leben lang. Wir kennen in diesem Text aber nicht nur die Hinführung zur Taufe durch Gottes Wort, sondern zweitens auch die Voraussetzung zur Taufe. Und diese Voraussetzung sehen wir in den Versen 29 bis 35. Lukas fährt fort, er sagt, der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Erwiderte der Mann, und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Die Voraussetzung oder die Vorbedingung für die christliche Taufe, die wir hier in unserem Text und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament sehen, ist der Glaube an Jesus Christus. Wir haben dies auch vorhin im Missionsbefehl gehört, wo Jesus uns befiehlt, die Menschen zu seinen Jüngern zu machen und sie zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Menschen zu Jüngern zu machen bedeutet, dass wir ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus erzählen, mit dem innigen Wunsch und der Hoffnung, dass sie diese Botschaft im Glauben ergreifen und gerettet werden. Und genau das geschieht hier in unserem Text. Der Finanzminister, von dem hier die Rede ist, der war zwar extra nach Jerusalem gekommen, um den Gott des Alten Testaments anzubeten, aber er hatte noch nicht erkannt, dass Jesus der lang erwartete Messias war, der alle Voraussagen des Alten Testaments erfüllt hatte. Er kannte die Versprechen Gottes, aber er hatte nicht registriert, dass Gott alle seine Versprechen in Jesus erfüllt hatte. Er hielt den größten Schatz, den man haben kann, letztlich in seinen eigenen Händen, ohne es zu wissen. Er hatte Gottes Wort, doch es war ihm verschlossen. Wir sehen in unserem Text, wie der Finanzminister diese bekannten Verse aus dem Propheten Jesaja liest, die so eindeutig über das Leiden und Sterben des Messias sprechen. Und wir können uns sicher sein, dass der Heilige Geist ihn dazu veranlasst hat, genauso wie er Philippus dazu angehalten hat, dem Kämmerer nachzugehen und zu helfen. Es ist übrigens im Orient auch heute noch üblich, die Heiligen Schriften laut zu lesen. Wenn er sie nicht laut gelesen hätte, hätte Philippus das nie hören können. Philippus stellt eine so geniale Frage in dieser Situation, die wir uns immer stellen sollten, wenn wir selber in der Bibel lesen. Verstehst du überhaupt, was du da liest? Wenn wir Gottes Wort lesen und nicht auch verstehen, dann ist das nicht nur völlig sinnlos und Zeitverschwendung, sondern auch zutiefst tragisch. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang Gottes Wort studiert, aber nie wirklich verstanden haben und daher auch nie an Gott geglaubt haben und verloren gegangen sind. Es gibt keine Ironie, die tragischer ist. Und deshalb müssen wir alle genauso ehrlich sein wie der Finanzminister in unserem Text und wir müssen zugeben, dass wir Hilfe brauchen, wenn es darum geht, Gottes Wort zu verstehen. Wir sollten Gott im Gebet stets darum bitten, uns innerlich zu erleuchten, sodass wir sein Wort nicht nur verstehen, sondern vor allem auch glauben und das tun, wozu Gottes Wort uns ruft. Und darüber hinaus sollten wir uns nicht scheuen, auch auf andere Geschwister in der Gemeinde zuzugehen und ihnen unsere Fragen zu stellen. Mit die besten Ansprechpartner, die Gott uns dafür in der Gemeinde schenkt, sind eure Ältesten und Pastoren. Und das Gleiche gilt für dich heute Morgen, wenn du noch nicht an Gott glaubst und normalerweise vielleicht auch nichts mit Kirche oder Gemeinde am Hut hast. Wenn es dazu kommt, dass du Gottes Wort liest oder hörst, wie heute Abend hier, und merkst, dass du nicht verstehst und begreifst, worum es geht, dann folge dem Beispiel des Finanzministers und hab den Mut und komm mit deinen Fragen auf uns zu. In unserem Text sehen wir dann, dass Philippus die Gunst der Stunde nutzt, sich zu dem Kämmerer in den Wagen setzt, auf seine Fragen eingeht und ihm die gute Nachricht von Jesus erzählt. Die gute Nachricht ist das, was wir als Christen auch als Evangelium bezeichnen. Die Tatsache, dass Gott in seiner großen Liebe zu uns seinen einzigen Sohn Jesus gesandt hat, vor 2000 Jahren, um uns zu retten. Von der ewigen und von der schrecklichen Strafe, die wir alle ohne Ausnahme für unsere Sünde, das heißt für unseren Ungehorsam und für unsere Rebellion gegen Gott verdient haben. Dafür, dass wir Gottes Gebote brechen und von Natur aus so leben, wie es uns gefällt, anstatt so zu leben, wie es Gott möchte. Und Gott hat diese Rettung dadurch bewirkt, dass Jesus stellvertretend für uns das vollkommene Leben gelebt hat, im Gehorsam zu Gott, ohne auch nur ein einziges Mal Gottes Gebote zu brechen. Und obwohl Jesus der einzige Mensch war, der je in Wahrheit behaupten konnte, völlig unschuldig zu sein, wurde er wie ein krimineller Terrorist verhaftet, gefoltert und schließlich auf brutale Art und Weise an einem Kreuz hingerichtet. Aber Jesus hat am Kreuz weitaus mehr erlitten als nur den physischen Schmerz der Nägel. Er hat vor allem den heiligen und gerechten Zorn des Vaters ertragen, stellvertretend für jeden Menschen auf der Welt, der von seinen eigenen Wegen umkehrt und darauf vertraut, dass Jesus am Kreuz die Strafe für seine Sünde und Schuld völlig getragen hat. Und als wäre diese Nachricht nicht schon gut genug, hat Gott der Vater Jesus nach 3 Tagen von den Toten auferweckt, um ein für alle Mal zu zeigen, dass Jesus' Rettungsmission von Erfolg gekrönt war und jeder gerettet wird, wirklich jeder, der ihm vertraut. Und wenn du heute Abend hier bist und wenn du diesem Jesus bislang noch nicht dein Glauben und dein Vertrauen geschenkt hast, dann ruft Jesus dich heute, hier und jetzt, genau das zu tun, von deinen eigenen Wegen umzukehren und darauf zu vertrauen, dass er dein Retter ist. Und wenn du besser verstehen möchtest, was das ganz konkret bedeutet, dann komm nach dem Gottesdienst auf mich zu und sprich mich an. Es gibt nichts, worüber ich lieber sprechen würde. Was kann es Schöneres geben, als dass dieser Taufgottesdienst gleichzeitig der Beginn deines Christseins sein kann? Und dieser Glaube an Jesus, um den es bei der guten Nachricht geht, ist letztlich die einzige Grundvoraussetzung, die du benötigst, um getauft zu werden. Es gibt kein Mindestalter und auch kein geistliches Reifelevel, von dem die Bibel spricht. Im Gegenteil, was wir in der Apostelgeschichte immer wieder sehen, ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und im gleichen Atemzug getauft werden. So wie bei dem Finanzminister in unserer Geschichte oder auch bei unseren lieben Missionarsfreunden Debnas in Neuguinea, die an diesem Wochenende nicht 3, sondern 30 Menschen getauft haben, die erst vor 2 Wochen zum Glauben gekommen sind. Deshalb stellt der Finanzminister in unserem Text auch die rhetorische Frage, was ihn denn hindern sollte, getauft zu werden. Die Antwort ist natürlich nichts. Deswegen freue ich mich auch über jeden der 3 Täuflinge, weil sie alle, wie wir vorhin gehört haben, klar zum Ausdruck gebracht haben, dass sie an Jesus glauben und dass sie ihm von Herzen vertrauen. Und diesen Glauben an Jesus werden sie auch noch einmal öffentlich vor der Taufe bekennen, bei den Tauffragen, die ich ihnen nachher stellen werde. Und das Gleiche gilt für jeden, der heute Abend hier ist. Wenn du an Jesus glaubst und bislang noch nicht auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes getauft bist, dann hast du allen Grund, um getauft zu werden. Bei der Taufe geht es nicht darum, dass du ein besonders reifer Christ bist, der schon viel im Glauben erlebt hat. Und du brauchst auch kein besonderes Wort oder Zeichen von Gott, um dich taufen zu lassen. Es geht einzig darum, ob du Jesus glaubst und ob du in allem so leben möchtest, wie es ihm gefällt. Wenn das für dich zutrifft, dann hindert dich genauso wenig, etwas getauft zu werden, wie den Finanzminister in unserem Text. Neben der Hinführung und Voraussetzung der Taufe spricht der Text aber drittens auch über ein Ergebnis oder ein Resultat der Taufe. Und dieses Ergebnis sehen wir im letzten Vers in Vers 39. Lukas schreibt hier, als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr und ging seines Weges mit großer Freude. Wir lesen zunächst davon, wie Gott auf übernatürliche Art und Weise handelt und seinen Diener Philippus an einen anderen Ort versetzt, um Gott dort zu dienen. Aber dann sehen wir auch das Ergebnis oder Resultat von Gottes gnädigem Handeln im Leben dieses Menschen. Anstatt traurig, irritiert oder enttäuscht zu sein, dass Philippus nicht mehr da ist, sehen wir, dass er seine Reise mit großer Freude fortsetzt. Und diese freudige Reaktion ist doch völlig verständlich und nachvollziehbar, wenn wir uns bewusst machen, was soeben in seinem Leben passiert ist. Der Finanzbeamte hat soeben den allergrößten Schatz gefunden, den es auf der Welt gibt. Jesus Christus. Er hat sich durch Jesus zu Gott bekehrt und hat jetzt einen Herrn und Retter, der ihn nie im Stich lassen wird. Und diesen Glauben an Jesus hat er nicht nur mit seinen Lippen bekannt, sondern durch die Taufe am eigenen Leib erfahren und erlebt. Durch das Wasser, das unser neues Leben in Jesus symbolisiert und uns daran erinnert, wie Jesus uns von unserer Sünde und Schuld für immer reingewaschen hat. Es gibt keine größere Freude, die ein Mensch in seinem Leben erfahren kann. Und das Gleiche gilt auch für euch Täuflinge heute Abend hier. Ihr habt euer größtes Glück zwar nicht erst heute empfangen und glaubt schon seit geraumer Zeit an Jesus, aber heute werdet ihr auf einmalige Art und Weise an eurem eigenen Körper erfahren, was Jesus vor über 2000 Jahren am Kreuz für euch getan hat. Ihr bekennt euren Glauben an Jesus und erfahrt, wie Gott sich in der Taufe zu euch stellt und euch in eurem Glauben stärkt und ermutigt. Und diese Freude gilt nicht nur den Täuflingen, sondern jedem, der heute Abend hier ist und Zeuge wird dieser Taufe. Die Taufe heute erinnert uns auch an unsere eigene Taufe, die mal vor vielen Jahren stattgefunden hat. Und sie verstärkt die Freude, die wir schon jetzt in Jesus haben. Es ist mein Wunsch und Gebet, dass Gott euch, liebe Täuflinge, mit seiner tiefen Freude erfüllt und dass wir alle diese Freude mit euch teilen können. Heute ganz besonders, aber dann auch jeden weiteren Tag, den Gott uns auf Erden schenkt. Lasst uns beten.